Gerade Anfang der 80er Jahre, zu Beginn des sogenannten New Wave, erfreute sich der E-Bow größter Beliebtheit. Bei den meisten englischen Bands war nicht unbedingt Virtuosität gefragt, sondern eher die Atmosphäre, die man mit der Gitarre und dem E-Bow erzeugen konnte. Ein Beispiel, das für viele steht, stammt von der relativ unbekannten Band Modern English aus dem Jahre 1981, das Titelstück ihrer LP Live in the Glad House.